I'm going to show you some objects, and then you can show me where they are. Ich gehe euch mehrere Sachen zeigen, und so sollen wir zeigen, wo sie sind. Ich gehe euch mehrere Sachen zeigen, und so sollen wir zeigen, wo sie sind. Show me where the envelope is. Zeige mir, wo das Briefsegel ist. Zeige mir, wo das Briefsegel ist. Show me where the key is. Zeige mir, wo der Schlüssel ist. Zeige mir, wo der Schlüssel ist. Show me where the razor is. Zeige mir, wo das Rasiermesser ist. Zeige mir, wo das Rasiermesser ist. Show me where the glass is. Zeige mir, wo das Glas ist. Zeige mir, wo das Glas ist. Show me where the pencil is. Zeige mir, wo das Bleistift ist. Zeige mir, wo das Bleistift ist. Show me where the phone is. Zeige mir, wo das Telefon ist. Zeige mir, wo das Telefon ist. Show me where the watch is. Zeige mir, wo die Uhr ist. Zeige mir, wo die Uhr ist. Show me where the scissors are. Zeige mir, wo die Schere sind. Zeige mir, wo die Schere sind. Show me where the comb is. Zeige mir, wo der Strahl ist. Zeige mir, wo der Strahl ist. Show me where the glasses are. Zeige mir, wo die Brille sind. Zeige mir, wo die Brille sind.